Kundgabe 2212. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.01.1942. Geistiger Niedergang. Die Menschen der Gegenwart erkennen nicht, wohin sie treiben. Sie leben und sind doch tot im Geist. Sie finden keine Verbindung mit Gott, weil sie ihn nicht suchen. Die irdische Welt bedeutet ihnen alles. Darüber hinaus aber geht ihr Gedankengang nicht. Und daher ist jeder Tag nutzlos verbraucht im geistigen Sinn. Die Höherentwicklung ist in Frage gestellt. Ja, oft ist ein geistiger Rückschritt zu verzeichnen, der ungeheuer folgenschwer sich auswirkt. Und ob auch die Menschen hingewiesen werden auf ihre eigentliche Erdenaufgabe, sie schenken solchen Vorstellungen kein Gehör, weil wieder die Welt und ihre Anforderungen ihnen allein wichtig erscheinen. Und also ist ihr Erdengang ein verfehlter. Es ist die Erde für diese Menschen nicht, was sie sein soll. Und Gottes Liebe und Weisheit lässt nicht zu, dass die Menschen ihr Erdenleben missbrauchen, dass sie ihm einen anderen Zweck geben, als Gott es bestimmt hat. Denn seine Anordnungen sind weise und unübertrefflich. So aber der Mensch die Weisheit Gottes nicht mehr erkennt, so missachtet er auch dessen Anordnungen. Und dies kann nur zum Untergang dessen führen, was sich aufwärts entwickeln soll. Eine Aufwärtsentwicklung kann aber nur dann vor sich gehen, wenn der Mensch Fühlung nimmt mit dem Geistigen und die Welt unbeachtet lässt. Die Menschheit aber ist entgeistet. Sie hastet und jagt irdischen Zielen nach. Sie ist unfähig zu einer geistigen Verbindung, weil sie unwillig ist. Denn Geistiges anzustreben erscheint ihr wertlos, da es keinen irdischen Erfolg einträgt. Und es ist dies geistiger Niedergang. Es ist dies ein Zustand, dem Gott nicht tatenlos zusieht, sondern den er zu beheben sucht, indem er die Menschen aus der geistigen Lethargie wachrüttelt durch Ereignisse, die das Denken der Menschen stark erschüttern. Gott hat alle Macht, und er wird wahrlich auch den Menschen seine Macht beweisen, auf dass sie ihn erkennen lernen und ernsthaft nachzudenken versuchen über den Sinn und Zweck des Erdenlebens. Und also nimmt er den Menschen zuerst das, was bisher ihr Denken in Anspruch nahm, irdisches Gut und irdische Freuden. An der Vergänglichkeit dessen sollen sie zuerst den Unwert erkennen und nach Zeiten der Enttäuschung nachdenken über das einzige Wertvolle, über das Verhältnis des Menschen zu Gott. Er sucht in ihnen das Verlangen nach unvergänglichem Gut zu erwecken, indem er alles das dem Verfall preisgibt, was bisher ihr Denken beherrschte. Und das ist der Zweck der kommenden Ereignisse, die Gott unweigerlich über die Menschen kommen lassen muss, auf dass sie den Rest ihres Lebens noch ausnützen zum Heil ihrer Seelen, die bisher jeglicher Sorge entbehren mussten. Amen.